Haben Sie gut aufgepasst? Hören Sie jetzt ein paar Aussagen zum Dialog. Sind Sie richtig oder falsch? Reagieren Sie nach dem Signal. Aussage 1. Die Sonntagstradition mit Bier, Brezen und Oberstem war Markus Idee. Richtig. Und jetzt sieht es so aus, dass ihn dieses Sonntagsritual nicht glücklich macht. Aussage 2. Marco kritisiert die Infrastruktur und Ozan sagt, sie ist perfekt. Falsch. Ozan sagt, die Infrastruktur ist perfekt, aber Marco kritisiert sie nicht. Im Gegenteil, er sagt, auf dem Papier ist ja alles perfekt. Aussage 3. Jill sagt, die richtige Einstellung kann glücklich machen, die falsche aber unglücklich. Richtig. Jill meint, mit der falschen Einstellung kann man überall unglücklich sein.